Das Eis bewegte sich. Langsam. Ein Yard. Zwei Yards. 20 Yards. Der gewaltige Geburtsschrei umrundete die Erde einmal in 30 Stunden und hielt eine Woche lang an, während der abgespaltene, deltaförmige, weißglitzernde Block von 20.000 Quadratmeilen Eis in die offene See hinaustorkelte. Das Eis hatte begonnen, sich zu bewegen, um schließlich anzuhalten. Die Gebirge, die in die Eiskappe hineinragten, hielten mit ihren Wurzeln fest im Kiefer des Erdmantels verankert die zum Ozean hingleitende Masse auf. Druckstöße wogten durch die weniger dichten Felsmassen, stellten verborgene Täler und Schichten auf die Probe und wurden schwächer. Die Serie von Hammerschlägen, die den Planeten erdröhnen ließen, wichen einer neuen Stille. Die unter dem mächtigen Ansturm gebeugten Felsmassen kamen zur Ruhe und erfüllten weiter ihre Aufgabe, den Weg des Eises in das offene Meer zu blockieren. Ihre durch die Eisschicht ragenden Gipfel verschwanden am Ende unter nicht endenden Schneestürmen. Das Eis war geduldig. Und 5 Millionen Jahre sollten vergehen, bis es seinen alten Kampf gegen die Berge wieder aufnahm. Eis von James Follett. Musik Matthias Thurow. Regie Heinz-Dieter Köhler. Sherwood. Hier, Julia Hammond. Laut Dienstplan haben Sie heute Nacht die Aufsicht, Sherwood. Ich versuche seit 5 Minuten, Sie zu erreichen. Ich habe ein Problem. Oh, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Nach einem halben Jahr in der Antarktis. Aber ich muss Sie warnen. Ich bin ein glücklich geschiedener Ehemann mit sonderbaren Gewohnheiten. Ich glaube, Sie sollten mal rüberkommen und sich Ihre Seismographen ansehen. Wieso? Die kenne ich in- und auswendig. Bitte. Ich glaube, es stimmt etwas nicht. Okay, ich komme rüber. Ich habe gerade die letzten Eiskernbohrungen katalogisiert, als Ihr Seismograph plötzlich loslegte. Und so laut habe ich den noch nie piepsen hören. Und sehen Sie sich den Spannungsmesser an. Das Epizentrum liegt im Norden, an der Küste. Möglicherweise eine Spaltenbildung in der Kappe. Oder ein kalbender Eisberg. Das hört sich nicht sehr überzeugt an, Sherwood, hm? Mein Vorname ist Glenn. Ja, ich bin's auch nicht. Solche Werte kriegt man nicht mal, wenn ein großer Tafelberg kalbt. Ein Eisbeben? Nein. Die Eiskappe in diesem Teil der Antarktis ist so stabil wie eine Quäkerehe. Hören Sie! Sind mehr oder weniger okay. Der Generatorschuppen ist praktisch im Eimer. Dürfte aber im Laufe des Tages wieder hinzukriegen sein. Und der zweite Dieseltank? Der sah auch ziemlich ramponiert aus. Ein Riss, ja. Aber ziemlich weit oben. Ausgeflossen sind nur etwa 500 Liter. Und er hat sich aus der Verankerung gelöst, aber das ist nicht so schlimm. Reicht der Treibstoff für die Generatoren bis Juli? Kein Problem, wenn wir sparsam damit umgehen. Danke, Mr. Johansen. Tja. Sieht so aus, als wären wir mit einem blauen Auge davongekommen. Mr. Brill. Miss Hammond. Meine sämtlichen Proben sind kaputt gegangen und ich verfüge über keinen einzigen heilen Behälter mehr. Wie lange wird es dauern, bis wir mit dem Flugzeug Nachschub bekommen? Ich glaube nicht, dass ich einen speziellen Flug dafür organisieren lassen werde. Aber mein ganzes Programm bedauere, ist... Bedauere, Aber wir werden unser gesamtes Forschungsprogramm revidieren müssen. Und ich fürchte, so leid es mir tut, die Meeresbiologie wird nicht an erster Stelle rangieren. Aber warum soll es keinen außerplanmäßigen Versorgungsflug geben? Haben Sie eine Ahnung, was es die Rosenthal-Stiftung kostet, eine Herkules von der königlich-neuseeländischen Luftwaffe zu mieten? Abgesehen davon, dass der Behelfsflugplatz um diese Jahreszeit unbenutzbar ist. Und wenn man mit dem amerikanischen Südpollager Verbindung aufnehme, die können doch sicher etwas mit Abwurf aus der Luft machen oder so. Wenn es um Tod oder Leben ginge, würde ich nicht zögern. Aber Ihre Großzügigkeit wegen ein paar Probenbehältern zu beanspruchen, dazu bin ich nicht bereit. Tut mir leid, aber Sie werden bis zum regulären Nachschubflug im Januar warten müssen. Die Aufnahme hier wurde bei der 1051. Umkreisung des Polarsaat vor 36 Stunden gemacht. Tut mir leid, wenn nicht mehr drauf ist, aber in letzter Zeit gibt's ja meistens eine Wolkendecke. Danke, Jim. Ist gar nicht so schlecht. Was haben diese Bilder für einen Maßstab? 1 zu 10 Millionen. Also 100 Kilometer, 1 Zentimeter. Das da ist die Küste. Auf den hochauflösenden Bildern sogar unsere Station auszumachen. Vorausgesetzt, es herrscht keine Bewölkung. Julia, geben Sie mir noch mal bitte das alte Polarsat-Bild rüber. Das von vor 10 Monaten. Das da? Ja, das ist es. Bitte. Jim, haben Sie bitte einen Zirkel zur Hand? Ich würde gerne die Distanzen messen. Tue ich. Bitte. Okay. So, das wären also 180 und 90 Meilen, die Bucht hier. Und? Die ist neu. Wie bitte? 300 Meilen nördlich von uns, über dem Epizentrum unseres Eisbebens, haben wir eine Bucht von rund 7000 Quadratmeilen, die es vor 10 Monaten noch nicht gab. Aber zum Teufel noch mal, Sherwood. Die Küstenlinie der Antarktis ändert sich doch unaufhörlich. Allein durch das ständige Kalben neuer Eisberge. Nicht in dieser Region. Da ist die Küstenlinie seit der ersten Vermessung durch das Scott-Polar-Institut in den 30er Jahren stabil geblieben. Außerdem wissen wir durch die Satellitenbilder, dass es hier kein Kalben von irgendwelcher Bedeutung gegeben hat. Ja, und Sie gehen davon aus, dass das Eisbeben durch das Kalben einer ganzen Masse von Eisbergen ausgelöst wurde? Ja, ja. Okay. Aber wo sind Sie dann? Ich sehe nichts auf keinem der Bilder. Deswegen will ich mich ja selbst vom Stand der Dinge überzeugen. Als Wissenschaftler müssten Sie das doch eigentlich verstehen. Ja, also was ich verstehe, ist, dass Sie hunderte von Litern unseres kostbaren Dieselöls für einen Pistenbully-Trip von mindestens 300 Meilen verschwenden wollen, nur um Ihre Neugierde zu befriedigen. Herrgott, noch mal, Brill, wozu sind wir denn überhaupt hier, wenn nicht, um unsere Neugierde zu befriedigen? Unser aller, die der Menschheit nämlich. Unser Job ist es, die Antarktis auf die wirtschaftlichste Weise zu überwachen. Und mit Polarsatelliten ist das, was Sie im Sinn haben, mit einem Tausendstel der Kosten zu kriegen. Ja, nur, dass ich die Wolkendecke wochenlang halten kann. Monatelang. Das Problem ist der Treibstoff. Davon abgesehen... Es ist genug Dieselöl für den Pistenbully vorhanden. Ich habe mich vergewissert... Davon abgesehen, dass Eisbergen nicht unser primäres Interesse gilt. Tut mir leid, Sherwood. Aber eine Expedition an die Küste kommt nicht in Frage. Ich weiß nicht, ob ich Brill nicht recht gebe. Ist es wirklich so wichtig, Sherwood? Es gibt nichts Wichtigeres als die Stabilität der Eiskappe. Und bitte, sagen Sie Glenn zu mir. Wirklich wichtig ist Eis nur für die Walfischer, Sherwood. Zu Hause in Norwegen auf den Fangschiffen verfluchen wir das Zeug. Die Stabilität der antarktischen Eiskappe betrifft jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Sie enthält 90% des Frischwassers auf der Erde. Und ohne sie lägen die durchschnittlichen Meereshöhen überall auf der Welt 20 Meter über dem gegebenen Niveau. Na schön, aber ein massives Kalben von Eisbergen heißt ja noch nicht, dass die Kappe dabei ist zu schmelzen. Ja, ja, aber wenn ein Bereich, der Millionen von Jahren stabil war, vermutlich seit der Kreidezeit, plötzlich eine ganze Masse von Eisbergen abstößt, dann will ich zumindest wissen, warum. Könnte es also noch mal passieren, das ja? Das ist es, was mich beunruhigt. Okay, dann sehen wir uns die Chose an. Was? Na, wir nehmen uns den Pistenbully und sehen uns die Chose an. Oh nein, ich sage, dass ich die neuen Kettenprofile testen muss. Beladen mit Reservetreibstoff ist er schon und ihr beiden bringt mir das nötige Testgewicht. Die Wetterverhältnisse sind gut, kann nächste Woche schon anders sein. Und die erschießen uns. Ich frage mich, was sie wirklich machen können. Wir haben unsere 2 Jahre hinter uns, unsere Verträge verlängern sie sowieso nicht. Also, ich sehe nichts, was gegen einen kleinen Ausflug an den Strand spricht. Julia, geben wir uns beiden eine Chance in der Hitze der tropischen Sonne? Hm? Ice cream, everybody wants ice cream. Ice cream, beat my baby now. Wow, wow, wow. Ice cream, beat my baby now. Wow, 200 Meilen in 7 Stunden. Das kann sich sehen lassen. Was schon fantastisch. Können wir die Heizung etwas runterstellen? Es ist ja zum Ersticken. Wenn wir näher an die Küste kommen, musst du mit der Geschwindigkeit unbedingt runter. Weil wir nach dem Gekalbe sonst in einer Spalte landen, ne, Sherwood? Ganz recht, mein Engel. Und bitte nennen Sie mich Blin. Ice cream. Kein langes Gequatsche auf. Wir möchten nicht angepeilt werden. Roger, Mr. Brill, hier Pistenbully 1. Ich kann Sie hören. Over. Wie ist die Lage auf? Over. Alles okay, Mr. Brill. Noch ein paar Meilen und die neuen Profile sind gut eingefahren. Over. Ihr Signal ist unter S7 gefallen. Wo sind Sie? Over. Wir werden in etwa 3 Stunden die Rückfahrt auf der gleichen Strecke antreten, Mr. Brill. Over and out. Der riecht den Braten. Na klar, ich bin im Pistenbully unterwegs, ein paar Tage, nachdem er mich zum Daumendrehen verdonnert hat. Weißt du was? Wir müssen einfach sagen, wir hätten Julia gezwungen, bei uns einzusteigen, damit wir gelegentlich eine heiße Mahlzeit bekommen. Dass das Eisbeben in Wirklichkeit von Ulfs Geschnarche herrührte? Die Aussichten dafür stehen ungefähr so wie die, dass sie mich demnächst bei meinem Vornamen nennen. Wie weit ist es noch bis zur Küste? Circa 20 Meilen. Soll ich sie ablösen? Nicht nötig. Auf dem flachen Eis fährt sich das Ding praktisch von selbst. Kein Wunder, dass seine Frau ihn in die Antarktis schickt. Hm? Ich bezweifle, dass er verheiratet ist. Der hat in seinem Leben eher Wale gejagt als Frauen. Sind Sie verheiratet? Tja, das ist so eine Frage. Kopf, ich gewinne. Adler, du hast verloren. Hm? Wie ich die Sache einschätze, könnten Sie zu den Mädchen gehören, die Ehemännern aus dem Weg gehen. Beziehungsweise das Kerben machen auf ihrem Holz, den gemütlichen Ehestand vorziehen. Und Sie würden gern eine meiner Kerben werden? Keine schlechte Idee. Dass Sie unverbesserlich sind, Sherwood, das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, ob Sie verheiratet sind. Ja und nein. Ja, ich war. Nein, derzeit bin ich nicht. Oh, Julia, bist du wieder mal ins Fettnäpfchen getreten? Soll heißen, nicht mehr. Wir haben uns einvernehmlich getrennt, wie man so schön sagt. Unverkracht. Halbe-halbe mit dem Haus und den restlichen weltlichen Gütern etc. Und Sie? 2 Jahre Polytechnikum, 2 Jahre Studium der Marinebiologie am Scripps Institute, 2 Jahre beim Ministerium für Land- und Seewirtschaft und jetzt stehe ich vor dem Ende von 2 Jahren hier draußen bei der Rosenthal-Stiftung. Die Zahl 2 hat sozusagen in sich bei mir. Ah ja, und 2 Liebhaber. Und 2-mal zu ehrlich. Sherwood! Eine Spalte! Verdammte Scheiße! Warte! Verdammt. Wir sind abgestürzt. Keine Bewegung, um Gottes Willen. Sherwood, was ist denn? Wir sind abgestürzt. In der Eisspalte, wir hängen fest. Das war nicht zu sehen. Alles eine weiße Fläche. Wie ja, vorher. Ist schon gut. Ich hab's einfach nicht gesehen. Ist schon gut. Ich glaube, jetzt könnte es halten. Was da fehlt? Da einer im Schraubstock, was, Sherwood? Julia? Alles okay? Ich muss noch mein Bein freikriegen. Vorsicht! Es ist eingeklemmt. Langsam, ganz langsam, ja. Ja, doch. So, ich schaffte. Will einer ein Gebet sprechen? Was ins Funkgerät zu sprechen, brächte vielleicht mehr. Okay. Rosenthal. Hier Pistenbully 1. Hören Sie mich? Ich rufe Rosenthal Base. Hier spricht Glyn Sherwood von Pistenbully 1. Hören Sie mich? Versuch mal die Birdmore-Bank der Amerikaner auf Kanal 5. Ja. Birdmore-Bank. Hier Pistenbully 1. Birdmore-Bank, hören Sie mich? Hören Sie mich? Oh, Moment. Vorsicht, Julia, das Ding schaukelt! Ich pass doch auf. Doch, keine Bewegung, verflucht nochmal. Ich will ja nur mal aus meinem Fenster hier gucken. Na ja, natürlich, die Antenne ist abgebrochen. Hängt hier seitlich runter. Na, fabelhaft. Hat irgendjemand eine Idee? Wir müssen sehen, dass wir durch die Dachluke rauskommen. Wenn sie sich öffnen lässt. Und dann gibt's eine Erstbesteigung. Mit Eispickel und Steigeisen. Es ist minus 30 Grad draußen. Aber wir können unsere Thermoanzüge erst oben anziehen. Hier gibt's zu viel Geschaukel. Versuch mal, ob du die Luke aufkriegst auf. Okay. Atmen angehalten. Die Sperre wäre schon mal gelöst. Na? Der Scheiß, den klemmt. Auf! Um Gottes Willen. Hat sich's nochmal bequemer gemacht, oh, was, Sherwood? Oh nein. Was ist denn? Ich sehe die Dachkante. Was uns hält, ist ein Vorsprung im Eis von knappen 10 Zentimetern. Oh je. Oh, ich habe eine Idee. Ich bin leichter als ihr beide, vor allem auf. Also steige ich als Erster aus. Vorsicht, es ist kein Julia. So großes Problem, nach oben zu kommen. Die Rückseite vom Bulli ist fast in gleicher Ebene mit der Eisfläche. Nein, das ist viel zu gefährlich. Und ich versenke 2 Spaten, möglichst weit entfernt von der Spalte ins Eis und schling um die das Kabel der Seilbahn. Julia, das ist zu Aber gefährlich. Aber gefährlicher, als hier darauf zu warten, bis die Eiskante nachgibt. Was garantiert der Fall ist, wenn einer von euch Gorillas anfängt, hier herumzuturnen. Und mit einem verankerten Kabel haben wir erstmal verhindert, dass der Bulli in die Tiefe verschwindet. Das kommt nicht in Frage. Wenn einer das macht. Aber sie hat recht. Sie wiegt nicht die Hälfte von mir und das verbessert unsere Chancen um die Hälfte. Das wäre soweit geschafft und durfte halten. Ich habe das Kabel der Seilwinde in ungefähr 1 Meter Tiefe verankert und durch 2 Eispickel gesichert. Gibt's irgendeine Möglichkeit, das Kabel zu straffen, damit der Ruck sich verringert, wenn der Bulli nochmal rutscht? Wir können nur mit dem Motor die Winde anziehen. Aber durch die Erschütterung erreichen wir wahrscheinlich das Gegenteil. Dann würde ich es lieber lassen. Also steigen wir aus. Das Eis gibt nach. Auf! Ihr rutscht ab! Macht den Motor an! Rasch! Rasch! Sie greifen! Sie greifen! Die Ketten greifen! Weiter! Weiter! Noch 1,5 Meter! Lieber Gott, lass das Kabel halten! Gleich! Gleich ist es geschafft! Nur noch ein paar Zentimeter. Oh Gott, es lockert sich. Kommt aus dem Eis. Ah! Oh. Sie, Sherwood. Sie kommt zu sich. Julia. Julia. Die ist schon richtig was. Kümmere dich mal um sie. Ich kümmere mich inzwischen um die Antenne. Was ist denn passiert? Dein Kopf stand einem der Eispickel im Weg, als der aus der Verankerung gerissen wurde. Hat ihn nur gestreift, Gott sei Dank. Wie fühlst du dich? Oh, als hätte mir ein Pferd einen Tritt versetzt. Au! Oh, nee, mehr ein Dinosaurier. Du warst fantastisch, Julia. Ja, das hat mir schon mal ein Junge auf dem Rücksitz seines Minis gesagt. Also bitte Einzelheiten. Und gibt's einen Spiegel? In dem Augenblick, in dem sich die Kiste über den Rand der Spalte gehievt hatte, kam der Pickel angeflogen. Bang. Ja. Meine Schönheit ist wohl nicht auf Dauer geschädigt, wie es scheint. Du hast unwahrscheinliches Glück gehabt. Und wie steht's mit unserem kostbaren Fahrzeug? Das Dach hat ein paar Beulen, die Antenne ist hin. Aber das ist alles. Uff, repariert sie gerade. Und wir befinden uns wo? An der Küste. Wie vorgesehen. Ja. Aber von der waren wir doch noch 20 Meilen entfernt. Soll das heißen, wir sind weiter auf die... wir sind weiter auf die Küste zugefahren, während ich mich an der Schwelle des Todes befand, nur wegen deiner Spinnerei mit dem Eis. Moment mal. Wir konnten nicht zur Station zurück. Warum nicht? Na, weil du das Schleppkabel an der falschen Seite der Spalte angebracht hast. Deshalb. Wir sind ein paar Meilen in beide Richtungen gefahren und haben nach einem Übergang gesucht. Aber es war nicht. Dafür haben wir plötzlich das Meer zu sehen bekommen. Wo es nicht sein sollte. Was? Ja. Schau raus. Warte, ich helfe dir. Es geht schon. Oh. Ja. Dann hättest du recht gehabt mit deiner Vermutung. Ich kann's nicht sagen. Es passt alles nicht. Wenn das ein großes Kalben war, wo sind die Eisberge? Hast du die Satellitenbilder falsch interpretiert? Nein. Die Bucht ist neu. Sie hat eine mehr oder weniger dreieckige Form. 180 Meilen breit und 90 tief. Mit anderen Worten, 8000 Quadratmeilen Eis haben sich, wenn man das so sagen darf, in Luft aufgelöst. Also irgendwo da draußen schwimmt ein Eisberg in der Größe von halb Holland herum. Ausgeschlossen. Das hätten wir doch mitgekriegt. Ich denke, du bist Geologe. Wo ist das Ding? Ich weiß es nicht. Okay. Wir haben wieder eine Antenne auf dem Dach. Probieren wir mal zu funken. Soll ich mal kurz vermuten, was Professor Angus Brill uns zu sagen haben wird? Ich bin nur an einem interessiert. Und das ist die Einhaltung unseres Vertrages mit den Vereinten Nationen. Der besagt klipp und klar, dass wir Kernbohrungen vorzunehmen und nicht Eisberge zu jagen haben. Herrgott, noch mal, Brill, es handelt sich um einen Bruch erster Ordnung. Jawohl. Und zwar um einen Vertrauensbruch erster Ordnung. Oh. Mal gar nicht zu reden von dem Schaden an dem Fahrzeug, dem Verbrauch kostbaren Treibstoffs und dem Spielen mit Menschenleben. Und deshalb möchte ich euch alle drei so rasch und kostensparend wie möglich loswerden. Sherwood, von Ihnen liegen, wenn ich recht weiß, ca. 300 Tonnen Eiskerne zum Transport nach England bereit, richtig? Sowas etwa, ja. Die Orion, ein Gefrierfleischschiff mit Zielhafen Southampton, wird nächsten Monat in Sydney festmachen. Die wird die Proben mitnehmen. Okay. Und Sie drei dazu. Moment mal. Unsere Verträge laufen noch ein halbes Jahr und es steht drin, dass wir auf Kosten der Stiftung nach Hause fliegen. Mhm. Was auch drin steht, ist, dass Sie sich den angemessenen Weisungen des Leiters der Expedition fügen. Wenn Sie unbedingt wollen, können Sie bis zum Ende der Laufzeit hierbleiben, aber ohne Gehalt und ohne Aufgaben. Ich habe mit den Eignern der Orion eine günstige Abmachung getroffen. Entweder nehmen Sie alle drei das Angebot an oder Sie sind mit sofortiger Wirkung von Ihrem Dienst suspendiert. Entscheiden Sie sich. Hallo, Sherwood. Hallo. Dachte mir schon, dass du hier irgendwo bist. Weil du mein romantisches Gemüt kennst, was? Und das Kielwasser eines Schiffs im Mondlicht. Eine klassische Szenerie. Hey, Baby. Hast du es auf eine Kerbe abgesehen? Ich hatte mir schon eingebildet, du machst dir einen Dreck aus Kleidern. Ich konnte einfach nicht widerstehen, mir was zu kaufen in Kapstadt. Nach all den Monaten in unserer Mondfahreraufmachung. Irrtum, es ist, weil Schiffsreisen jede Frau zu sexbesessenen Männerfresserinnen machen. Ach so. Na, du hältst es nur noch für eine Frage der Zeit, bis ich mich über dich hermache. Mhm, unbedingt. Und wie du mir so lang widerstehen konntest, ist mir sowieso ein Rätsel. Aber es ist ja noch genügend Zeit. 12 Tage bis Southampton. Den Fetzen wollte ich zur Party bei der Äquatortaufe tragen. Es wird eine super Party mit nur 30 Passagieren, von denen 6 Nonnen sind. Kalt? Ein bisschen. Besser? Mhm. Solltest Brill für die lange Seereise ernsthaft dankbar sein. Gib dir Gelegenheit zu entdecken, was für ein fabelhafter Mensch ich bin. Und meinen Vornamen zu üben. 12 Tage bis Southampton. Seltsam. Sieh doch mal. Was? Das Kielwasser. Es ist senffarben. Du bist die Meeresbiologin, teuerste. Soll vorkommen, wenn Krill in Massen umkommt. Ich hab's nur selbst nie beobachtet. Vielleicht eine optische Täuschung im Mondlicht. Mhm. Kann auch sein. Oh. Hallo, auf. Auf. Hübsches Kleid. Oh, ein Kompliment von auf. Das werde ich aber bis an mein Lebensende hüten. Verzeiht mir, aber ich geschlafen. Ich bin müde. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Ist dir die Farbe des Wassers schon aufgefallen, Sherwood? Julia hat gerade davon gesprochen. Eis. Was? Das ist Eis. Ich riech's. Entschuldige, auf. Wer riecht denn Eis? Walfänger. Die können's. Es verändert die Luft. Man riecht es. Schmeckt es. Auf. Wir sind einen Segeltag nördlich von Kapstadt. Runde 400 Seemeilen. So eine Strecke überlebt ein Eisberg nicht. Ist ausgeschlossen. Ich weiß, wenn's Eis gibt in der Nähe. Na, selbst wenn. Das Schiff ist mit Radar ausgerüstet. Außerdem steht Satellitenaufklärung zur Verfügung. Aber es ist so. Und zwar verdammt nah. Ja. Ich will's, ich kann nicht schlafen. Aha, und jetzt machst du dich über mich her, was? Aber lass dir gesagt sein, Schätzchen. Eine falsche Bewegung und ich ruf die Polizei. Bleib ganz ruhig, Kleiner. Ich tu dir noch nichts. Oh, schade. Konntest du auch nicht schlafen? Das erste Mal, dass ich das Turbinengeräusch nicht aus den Ohren bekam. Auf scheint auch nicht schlafen zu können. Es war keinerlei Geschnarche zu hören, als ich bei ihm vorbeikam. Ja, weil er auf Deck schläft. Und warum das? Er ist Norweger, deshalb. Irgendwas passiert. Oh, halt mich fest! Julia! Oh, Wasser! Wasser! Da kommt schon Wasser unter der Tür vor! Wir müssen raus! Komm, los! Die Tür klemmt! Wir müssen mit dem Tisch versuchen! Komm! Los! Hau! Los, hau! Hey. Noch! Los! Ja, los! Nein, zurück! Und, ja. Oh. Klappt! Noch! Los! Ah. Raus jetzt! Raus! Da lang! Jetzt! Da lang! Hier, komm! Hier, das Eis rein! Komm! Hier rauf! Hier! Auf! Auf! Auf! Los, hier rauf! Zu mir! Ich sage aber Steuerbord! Quatsch! Das Schiff sinkt, über Steuerbord, wir liegen anders! Ich hab's für eine Rettungsinsel zu Wasser gelassen! Los! Okay, ich lass mich über das Seil runter und halte die Rettungsinsel vom Schiff weg. Und ihr kommt nach. Verstanden? Wenn ich was hasse, dann sind Strickleitern. Was schwimmen denn da für Klumpen im Wasser? Eis! Ja, das ist Eis. So geht das. Schritt für Schritt. Die Füßen abstemmen. Sherwood, ich bring das nicht fertig. Doch, das schaffen wir. Auf! Zuerst Julia! Gut. Ich schwöre dir, Sherwood, ich möchte ja, aber ich kann es nicht. Ich kann aber in das Eisspalte einfach nicht. Ging's, was? Los, komm jetzt. Da war es Tag und ich kann nicht schwimmen. Musst du ja nicht. Auf, nimm dich unten in Empfang. Komm jetzt. Los, gib mir deine Hand. Geht nicht mehr lange gut. Los, Sherwood! Trag sie und halt sie fest! Komm! Was, ich kann... Nicht nach unten gucken! Mein Fuß, ich wollte! Gib den anderen Fuß! Wo ist ich? Ich kann nicht! Du sollst dich festhalten! Ich kann nicht! Nochmal! Verdammt! Festhalten, habe ich gesagt! Man kann es aufgeben. Viertelstunde in dem eiskalten Wasser übersteht niemand. Halt deinen Mund. Komm, wir wollen uns ja nichts vormachen. Du sollst deinen lausigen Mund halten. Ja. Da! Los! Auf! Ja! Ja! Gut so! Stopp! Ich hab sie! Fass sie unter dem anderen Arm! Ja. Vorsicht! Vorsicht! So. Und jetzt mach den Mund auf, Kleine. Ich mach Wiederbelebung. In den Lungen zu haben. Wenigstens das nicht. Was soll das denn? Wir müssen sie ausziehen. Auch die Hosen. Hilf mir. Los. Wieso denn? Mein Gott. Die ist ja ganz weiß. Da habe ich noch Schlimmeres gesehen. Okay. Und jetzt wir. Wir? Wieso denn wir? Wir sind doch trocken. Und zwar bis auf die Haut, Sherwood. Und dann reißen wir das Paket mit den Decken auf, nehmen sie in die Mitte und wickeln uns ein. Wenn wir sie bald trocken kriegen und warm bekommen, dann hat alles nichts genützt. Auf. Bist du wach? Ja. Ich glaube, ihr Atem geht etwas schneller. Das nützt nichts, wenn wir sie nicht warm kriegen. Ich habe schon Männer tot aus dem Wasser gefischt, die nur halb so lange drin waren. Wenn ich das Ganze wenigstens begreifen würde. Ein Eisberg. Warum hatten sie den denn nicht auf dem Radarschirm? Weil der nur Störsignale hervorruft. Und denkt, mit dem Schirm ist was nicht in Ordnung. Das ist alles. Aber ein Eisberg nördlich von Kapstadt? Ist doch Unsinn. Und warum haben wir nach dem Untergang der Orion nichts mehr von ihm gesehen? Du bist der Eisexperte, Sherwood. Still! Hör mal. Nebel. Das hat noch gefehlt. Da können Sie lang suchen. Arbeitet die Funkbarke noch? Ich glaube, ja. Da, wieder. Da atmet etwas. Los, wir rudern hin. Und möglichst leise. Drecksnebel. denn das? Stein. Mitten im Atlantik. Mein Ruder trifft auf Grund? Nicht Stein, Sherwood. Eis. Eis. Und es ist direkt unter uns. Uff! Da! Ein Blauwal. Hab ich's doch gewusst. Nur ein Blauwal macht solche Geräusche. Mein Gott, das Auge. Er ist auf dem Eis gestrandet. Und schon ziemlich am Ende. Das Aluminiumpaddel gibt eine ganz gute Harpune ab. Ja. Bleib du am Ruder, Sherwood. Er wird nochmal um sich schlagen. Okay, was hast du denn vor, um Gottes Willen? Was habe ich gesagt? Da hat nicht viel gefehlt. Und jetzt an die Arbeit. Versuch, das Boot ruhig zu halten. Ja, was willst du denn mit einem toten Wal, Mann? Reich mir das große Messer rüber. Wenn wir was haben, dann genug Verpflegung für 24 Leute. Reich mir das Messer rüber. Ich sag dir, was ich will. Wir schneiden dem Kerl ein großes Loch in die Seite. Ein tiefes. Sehen zu, dass wir eine Arterie erwischen, damit sich das Loch mit Blut füllt. Und da hineinstecken wir Julia. Und zwar so, dass nur noch ihr Kopf draußen bleibt, okay? Wie bitte? Na, weil das Blut von dem Wal noch stundenlang warm bleibt. Deshalb. Mensch, auf. Sie sieht schon ganz anders aus. Du bist ein Genie. Ach, ausprobierte Sache. Während einer Robbenjagdsaison, da ist uns einer durchs Eis abgehauen. Wir haben Seeelefanten geschossen und den Kerl reingesteckt. Eine Viertelstunde später lief er rum, als wäre nichts gewesen. Stank nur noch Wochen wie die Pest. Du, da, guck mal. Ey, ein Hubschrauber. Ja, haben die uns etwa gesehen? Der ist ja gelb und groß genug, das Boot. Und da noch eine kleine Plärrer hier. Ja, hey. US Navy. Mensch! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Hallo! Was ist denn? Uff! Julia! Was? Sie wacht auf! Julia! Sag mir, Warte. Hallo! Was ist denn hier passiert, hä? Das, mein Engel, lässt sich in wenigen Worten nicht so leicht sagen. Da sind Sie ja alle. Kommen Sie bitte rein. Ich darf vorstellen, Sir. Glynn Sherwood, Olof Johansen, Julia Hammond. Meine Damen und Herren, Admiral Brandon Pearson, Oberkommandierender der Atlantikflotte. Vielen Dank, Captain Hagen. Bitte, setzen Sie sich doch, wo Sie wollen. Bitte schön. Danke. Hagen, Sie bleiben noch bitte, ja, und machen ein paar Notizen. Ja, Sir. Ich habe übrigens soeben Antwort auf meinen Funkspruch bekommen. Ja, das kann aber bitte warten. Sicher, gewiss. Wie geht's Ihnen allen? Waren Sie bei Captain Hagen in guter Obhut, ja? Ja, das dachte ich mir. Dann begrüße ich Sie hiermit offiziell an Bord der Eureka. Der Flug war noch mal eine Strapaze für Sie. Ich weiß, aber dieses Forschungsschiff hat die besten medizinischen Einrichtungen der gesamten atlantischen Manöverflotte. So, und besonders Sie, Miss Hammond, wie fühlen Sie sich? Oh, danke, danke, sehr viel besser. Vor allem, seit man mir versichert hat, dass man es nicht mehr riecht, wie ich gerettet wurde. Sie müssen ja ganz schön erstaunt gewesen sein, als Sie es erfuhren. Ja, um das Mindeste zu sagen. Ja. Ihnen, Mr. Sherwood, danke ich sehr für diesen kurzen, präzisen Bericht, den Sie Captain Hagen da diktiert haben. Ja, nicht zu danken. Aber wie das mit Berichten so zu gehen pflegt, er ist nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen. Können wir mal einige Punkte näher ansehen? Aber natürlich. Dürfen wir vorher vielleicht noch erfahren, wie die Suchaktion verläuft? Tja, wir haben bisher nur jede Menge Planken gefunden, aber keine Überlebenden außer ihr. Wie ist denn das möglich? Boot an der falschen Seite zu Wasser gelassen. Das Schiff hat sie zum Kentern gebracht. Aber die Suche wird noch fortgesetzt. Wie lang? Bis ich sie abblase. Was uns zu diesem Bericht zurückbringt, Mr. Sherwood, Sie sagen hier, dass Sie Eisklumpen im Wasser gesehen hätten, kurz bevor die Orion sank. Ja, und wir sind ganz sicher, dass die Orion mit einem untergetauchten Eisberg kollidiert ist. Die Bezeichnung Eisberg ist allerdings anfechtbar. Es handelt sich um ein 8000 Kubikmeilen großes Stück Antarktis, das vor 4 Monaten von der großen Eiskappe abgebrochen ist. Ein wie auch immer großer Eisberg 5 Grad südlich des Äquators? Tja, ich habe das Eis auch gesehen. Und gerochen. Laut Bordbuch hat die Orion 300 Tonnen Eisproben in ihrem Bugtiefkühlraum geladen, Mr. Sherwood. Sie glauben nicht, dass die es waren, die Sie im Wasser herumschwimmen sahen. Was wir gesehen haben, Admiral, waren große Eisbrocken, nicht unsere 100 mm starken Bohrkerne. Eisteile verschmelzen miteinander. Und der Wal, dem Miss Hammond ihr Leben verdankt, war auf einer Eisfläche gestrandet. Wir haben das Eis mit dem Ruderende berührt. Aber Sie haben das Eis nicht gesehen. Nein. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich weiß noch aus der Schule, dass Wasser sich um etwa 10% ausdehnt, wenn es gefriert, richtig? Richtig. Und dass folglich Eis eine geringere Dichte hat als Wasser. Richtig. So dass es sichtbar treibt im Wasser, ja? Ja, ja. Würden Sie mir dann bitte erklären, warum Ihr Eis diesem physikalischen Grundgesetz nicht gefolgt sein soll? Ja, das hat mich zunächst auch irritiert. Nun, meine Theorie geht dahin, dass die im Eis eingeschlossene Felsmasse oder besser gesagt plural die Massen, die ursprünglich das Eis blockiert haben, bei dessen Auseinanderbrechen mit abgeschert sind. Der weggebrochene Felsteil bleibt aber mit dem Eis verklammert, zieht dieses nach unten, sodass seine Dichte erhöht wurde und ein neutraler Schwimmzustand ohne Auftrieb herrscht. Sie akzeptieren aber, dass diese Theorie falsch sein könnte. Selbstverständlich. Es würde mich aber wundern. Und wenn sie nun wirklich falsch ist, mit wem oder was wäre die Orion denn dann kollidiert? Zum Beispiel mit einem sowjetischen 5000-Tonnen-U-Boot der Klasse Delta II. Wir wissen, dass sie in diesem Gebiet operieren. Haben die Russen ein Boot als vermisst gemeldet? Nein, nein, aber was heißt das schon? Das Schiff ist gesunken wie ein Stein, weil der Rumpf von vorn bis hinten aufgeschlitzt wurde. Das war kein U-Boot, das war Eis. Mit Verlaub, Mr. Johansen, war das richtig? Ja. Zuerst mal müssen wir die wahrscheinlichere Lösung in Betracht ziehen, und die ist das U-Boot. Ein Eisberg ist unwahrscheinlicher, weil Eisberge nicht so lange überleben, dass sie den mittleren Atlantik erreichen. Ist das nicht nur eine Frage der Größe? Wie groß war Ihr Eisberg, Mr. Sherwood, als er gekalbt wurde? Rund 180 auf 90 Meilen. Es gibt Satellitenbilder von der Antarktis vor und nach dem Kalben. Und wie groß ist er jetzt? Das kann ich nicht sagen. Wir haben keine Erfahrung mit dem Verhalten untergetauchter Eisberge und gar keine über Temperatur und Richtung der Bodenströmungen. Ich musste also meine Schätzung, und mehr als das ist es ja nicht, auf die uns bekannten Oberflächenströmungen stützen. Und wie wäre der Eisberg demnach hierher gelangt? Ja, nach meiner Annahme wurde er zunächst von der Westwinddrift im südlichen Ozean erfasst und dann von der Benguela-Strömung, die nordwärts zur Küste von Namibia verläuft, sozusagen übernommen. Und inzwischen dürfte er vom Nordäquatorstrom in nordwestlicher Richtung quer über den Atlantik bewegt werden. Auf die Küste beider Amerika zu? Ja. Gut, das wäre es dann erst einmal. Ich werde veranlassen, dass Sie auf schnellstem Wege nach Haus gebracht werden. Ich werde nicht vor morgen auf mein Flaggschiff zurückfliegen. Darf ich hoffen, Sie zum Abendessen bei mir zu sehen? Gerne. Herzlichen Dank. Tschö. Was man im Laufe eines Lebens so alles aufgetischt bekommt. Also, was steht denn im Funkspruch, Hegel? Moment. Von Marine Weltraumüberwachungszentrum Dahlgren, Virginia. Betrifft Ihre Anfrage wegen Eisbergen außergewöhnlicher Größe. Größtes bekanntes Exemplar erfasst 1967-68 von einem ESSA-3-Satelliten. Berg blieb im Weddell-Meer. Möglicherweise auf Grund gelaufen. Größe 175 mal 111 Kilometer. Kategorie riesiger Tafeleisberg. Der wäre ja nur ein paar Kilometer kleiner gewesen als der von Sherwood. Offenbar ja. Das ist interessant. Okay. So, und wie schaffen wir nun die drei am besten nach Hause? Die Ascension-Inseln sind ein bisschen weit, ne? Und wenn wir sie hier behalten? Die Eureka verlässt die Manöverflotte morgen sowieso. Wir nehmen den Gibraltar-Treibstoff auf und von dort ist London kein Problem. Gut, ich überlasse das Ihnen. Und vielleicht finden Sie auch gemeinsam seinen Eisberg. Mit sowjetischen U-Booten tun Sie sich offenbar schwerer. Yes, Sir. Und immer schön an mich direkt berichtet, damit wir wirklich auf Nummer sicher gehen. Ich meine, falls Sherwood recht hat. Wollen Sie wissen, was diese Wanne im Meeresboden bedeutet? Hier. Meeresbodensonographie ist nicht mein Gebiet. Das ist nichts anderes als die Pflugspur eines Eisbergs, entstanden vor 10.000 oder 20.000 Jahren, als hier ein mächtiger Eisberg seine Felslast mit sich schleppte. Es gibt übrigens mehrere solcher Spuren im Nordatlantik. Was beweist? Was riesige antarktische Eisberge nördliche Zonen schon früher erreicht haben. Hayden? Hier Mason, Sir. Funkspruch von der Johnson. Eine Charlie 130 der Royal Air Force hat auf dem Weg von Großbritannien nach Ascension die Vega gesichtet. Was, ein Stern? Ein Schiff oder was, Tony? Ein im United Kingdom registriertes Segelboot, Sir. Aha. Eine Crew von 15 jungen Leuten auf dem Rückweg von einer versuchten Weltumsegelung. Die Maschine hat das Boot 20 Minuten umkreist. Seit 3 Tagen waren keine Funksignale mehr empfangen worden und es zeigte sich niemand an Bord. Ebenso wurden weder visuelle noch Funksignale beantwortet. Die letzte bekannte Position, Kurs und Geschwindigkeit sollten Sie auf dem Monitor haben. Moment. Ja, okay, Tony, hab Sie. Gibt's irgendwelche Befehle dazu? Weil sie Achtern aufkommen wird, will die Johnson, dass wir sie abfangen und berichten. Na, bitte, von mir aus. Dann geben Sie mir mal unseren Kurs und die Geschwindigkeit. Wir bekommen Sichtverbindung in 4 Stunden 20 Minuten, wenn wir mit 35 Knoten zu 15 laufen. Okay, dann machen wir das. Vega, Southampton. Jawohl, das ist sie. Aber irgendjemand muss doch Wache halten, zum Teufel. Warum bestätigen die nicht, dass sie uns sehen? Das weiß ich. Admiral Pearson hat uns Erlaubnis gegeben, an Bord zu gehen. Das ist ja rührend. Die schießt mit 15 Knoten in einer Brise dahin, die sie glatt quer über den Atlantik bringt. Hat er auch gesagt, wie wir sie aufhalten sollen. Am besten, Tony, du zeigst dich mal wieder selbst als Meister mit dem Scuba-Boot. Und Sherwood und den Norweger Johansen lässt du rüberklettern zur Berichterstattung. Wieso denn das? Na, wenn dieses Segelboot dabei ist, sämtliche Rekorde zu brechen, wird es durch einen Besuch an Bord womöglich noch disqualifiziert. Besser, wir lassen zwei Nicht-Amerikanern den Vortritt. Hä? Alles okay? Auf? Ja. Alles okay, Tony? Wir folgen euch, ein paar hundert Yards achtern. Melde dich über die Handkurke, sobald ihr was zu berichten habt. Okay. Na, auf. Die Eldian-Kurs. Die automatische Steuerung scheint tadellos zu funktionieren. Keiner mehr im Steuerhaus. Das ist eine miserable Seefahrt. Nee. Die Decks sind klar. Die Schoten sind aufgeschossen und belegt, außerdem die Relingsverkleidung ausgebessert. Das ist tadellose Seefahrt. Ist jemand da unten? Das ist ein Totenschiff, Sherwood. Du mit deinem altnordischen Aberglauben. Manchmal frage ich mich wirklich. Sie hier. Und der hier. Alle miteinander. Oh je, oh je. Was denn los, Sherwood? Hören Sie mich nicht? Ich weiß doch, dass Sie mich hören. Also, was gibt's dort? Juli. Seitdem haben wir alle dieses verrückte Gefühl, dass wir im nächsten Moment zu Hause sind, nur weil wir den Atlantik erreicht haben, wenn auch nur den südlichen mittags. Wendy sagte ihr, irgendwas, sei wieder besser. Kann ich nicht lesen, es könnte Zahn heißen. Zeig mal. Ja, das heißt es wohl. 17 Uhr, etwas wirklich Verrücktes. Das Meer ist mit einem Mal senffarben geworden. Rötlich-braun. Alle sind tief erstaunt. Graham und Donald sagen, sie hätten sowas noch nie erlebt. Aber das hier scheint schon der letzte Eintrag zu sein. 28. Juli. Das Meer hat immer noch diese komische Farbe. Wir sind von einem Schwarm von Thunfischen umgeben. Sie tobten durch Wasser und Luft. Unerklärliches Verhalten. Einer hat sich gegen den Schiffsrumpf katapultiert. Das machte einen richtigen Knall. Roy und Tina haben ihn an Bord gehievt. Frischer, frittierter Fisch zum Abendessen. Oh, kaum zu machen mit ihrer Schrift. Es ist... Es ist schrecklich, zwei haben, ich weiß nicht, was Essen vergiftet oder habe Graham angefleht zu funken, aber er ist nicht, aber er ist... Komm, jetzt lass mich was doch mal Was auch lesen. Immer, die letzten paar Worte sind total unlesbar. Ich habe die Überreste Ihrer Mahlzeit in einem Tiefkühlfach unterbringen lassen. Ich habe keinen Lebensmittelchemiker an Bord. Sie wissen ja, ich bin Meeresbiologin, Captain. Kann ich mir in einem Ihrer Labors den Thunfisch mal ansehen? Hier. Sieh mal selbst ins Mikroskop. Mhm. Sehen wie kleine Glocken aus, die Dinger. Mhm. Was sind denn das? Geißeltierchen. Cymnodinium breve. Aha. Bei einem plötzlichen Fall der Wassertemperatur werden sie getötet. Und davon verändert sich dann die Farbe des Wassers. Das ist ein bekanntes Phänomen im Golf von Mexiko, wo sie die sogenannten roten Tiden hervorrufen. Jedenfalls diese Mikroorganismen setzen ein mildes Nervengift frei, wenn sie sterben. Naja, Nervengifte sind geschmacklos. Willst du mit anderen Worten sagen, dass diese Dinger, wenn sie sterben, das Meer in eine Art Nervengas verwandeln? Mhm, vorübergehend, ja. Ja, aber Thunfische sind doch beachtliche Kaliber. Und Menschen erst recht. Hier, sieh dir die Konzentration nochmal an. Mhm. Siehst du's? Millionen Geißeltierchen, allein in dieser einen Probe. Tatsächlich. Und der Eisberg hat das ausgelöst? Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Wir müssen Hagen und Pearson überreden, eine Funkwarnung an alle Schiffe loszulassen, die in dem Gebiet unterwegs sind. Pearson wird nichts veranlassen, bis Kranz sein Urteil abgegeben hat. Und Kranz ist im Anrücken. Und wer ist Kranz? Walter J. Kranz, stellvertretender Boss bei der International Ice Patrol auf Governors Island, New York. Er hält sich für die weltweit größte Autorität auf dem Gebiet der Eisberge. Rieche ich Missvergnügen? Hm? Ich kenne ihn aus meinen Zeiten bei dem Laden. Und wenn man es wohlwollend sagen will, ist er ein eingebildeter, wichtigtuerischer, alberner Affe. Admiral Pearson, meine Herren. Die Erfahrungen der International Ice Patrol beschränken sich auf die grönländischen Berge. Speziell jene, die in Baffin Bay gekalbt und vom Labradorstrom in den Bereich der nordatlantischen Schifffahrtslinien getragen wurden, also ein ständig akutes Phänomen darstellen. Es kommt vor, dass größere Eisberge bis südlich von Boston driften. Und es gibt außerdem den Fall eines antarktischen Bergs, der 1955 in der Höhe von Kapstadt gesichtet wurde. Aber es ist unmöglich, ich wiederhole, unmöglich, dass ein Eisberg, sei er arktischer oder antarktischer Herkunft, sich lange genug hält, um den Äquator zu überqueren. Und wir sind erstaunt über Mr. Sherwoods Meinung, ein solcher nie dagewesener Fall sei eingetreten. Und eine der ersten Fragen an ihn ist, warum die unvermeidliche Flutwelle, die das Kalben von 8000 Kubikmeilen Eis hervorrufen, von den schwimmenden Instrumenten, die Scripps und die britische IOS rings um die Antarktis installiert haben, nicht registriert wurde. Mr. Sherwood? Dass eine starke seismische Störung bei dem Abbruch von der Eiskappe aufgetreten ist, steht außer Frage. Ich habe aber nie behauptet, dass der Berg sich schnell bewegt. Das tatsächliche Kalben kann sogar relativ langsam geschehen sein. Der Berg dürfte auf einem durch die Untergrundreibung erzeugten Schmierkissen von Schmelzwasser quasi geritten sein. Aber wie langsam auch immer die Fortbewegung gewesen sein mag, die gespeicherte kinetische Energie wäre bei dieser Masse in jedem Fall groß genug gewesen, um ihn über den Festlandsockel in tiefes Wasser zu tragen. Aber Eisberge sind laut. Der Schmelzprozess verursacht beträchtliche akustische Bewegungen. Wenn ich richtig informiert bin, Captain Hagen, ist gerade dieses Schiff mit einem hochentwickelten, passiven akustischen Messsystem ausgerüstet. Ja, das trifft zu. Ach, dann dürfte es doch kein allzu großes Kunststück sein, den Berg, so er existiert, zu lokalisieren. Das haben wir versucht. Unsere Ausrüstung ist in erster Linie darauf abgestellt, hochfrequente Geräuschanteile aufzunehmen, wie sie durch Unterseeboote im Wasser verbreitet werden. In diesem Bereich haben wir durch ein hohes Vorkommen von Delfinen, Tümmlern und anderen Artgenossen einen schlechten Signalstand. Wir müssten dem Berg nach meiner Meinung näher als 500 Meilen sein, um etwas zu hören. Er wird leicht zu lokalisieren sein, wenn er erst einmal auftaucht. Und wie das? Wenn sich die Gebirge lösen, die ihn gegenwärtig noch in einem Zustand von neutraler Schwimmkraft halten. Das ist ja lächerlich. Wieso, Walter? Die Idee von Gebirgen, die an einem Eisberg hängen. Keineswegs. Die großen Neufundlandbänke verdanken ihre Entstehung grönländischen Eisbergen, die im Schmelzen glaziale erratische Blöcke abgeworfen haben. Felsen und andere Trümmer. Ist das richtig? Naja, schon. Nur haben sie nicht gerade Gebirge abgeladen. Haben Sie irgendeine Vorstellung, Sherwood, wo sich Ihr Eisberg derzeit befinden könnte? Nein, nur eine Vermutung. Okay, vermuten Sie. Wenn man von den zwei uns bekannten Positionen ausgeht, der der Orion, als sie sank, und der der Vega, als sie in den Thunfischschwarm hineinfuhr, und wenn man Zeit und Entfernung zwischen beiden Ereignissen in Bezug zueinander setzt, ergibt sich, dass der Eisberg in nordwestliche Richtung mit dem Südäquatorstrom treibt. Möglich wäre, dass er vom Guinea-Strom sozusagen mitgenommen wurde und also auf Westafrika zuläuft. Aber das glaube ich nicht. Pardon. Aber, Admiral, das ist so ziemlich die absurdeste Theorie. Ja, gut, das ist die absurdeste, was auch immer, aber wir wollen Mr. Sherwood zu Ende hören. Nach meiner Einschätzung macht es ihm nichts aus, wenn er von den Tatsachen widerlegt wird. Also, wo befindet sich der Eisberg derzeit nach Ihrer Vermutung? Ich schätze plus oder minus 1000 Meilen halbwegs zwischen den Kapverdischen Inseln und Puerto Rico. Aha. Das wäre also 800 Meilen westlich zu unserer Position. Exakt. Wir haben nichts an Satelliten zur Verfügung, was uns helfen könnte. Unsere Satelliten sind auf die Registrierung der Kielwasserwärme von U-Booten ausgelegt, Sir. Bei einem Ausnahmefall wie einem Eisberg unter Wasser würde man am besten Schwerkraftsensoren vom Flugzeug aus einsetzen. Okay, dann werden wir das machen. Roger, Data 10, haben wir aufgenommen. Data 17, bitte kommen. Roger, Eureka, wir befinden uns an der Foxtrot-Yankee-Linie unseres Luftquadrats. Nicht Horizont zu Horizont, nicht zu melden. Roger, Data 17. Data 20, bitte kommen. Alter, dran, bleib dran. Ich kann mich befassen. Was ist los, Data 17? Data 17, berichten Sie. Wer ist das? Lieutenant Klein, Sir. Also ich habe die Kamera eingeschaltet und wir gehen niedriger. Das hört sich total verrückt an, aber es stimmt. Die See ist rot, als hätte sie sich in Blut verwandelt. Erstaunlich. Ich schätze, dass die farbliche Veränderung des Wassers stattfindet auf einer Fläche von, schwer zu sagen, aber sicherlich von 25 mal 40 Meilen. 1000 Quadratmeilen. Gott hilf uns. Ist das schön. Vier große Schiffe als gesunken gemeldet. Nicht zu reden von kleineren, von denen man nichts weiß. Und sie findet es immer noch schön. Morgen, Walter. Hallo, Sherwood. Miss Hammond. Hallo, Morgen. Tja. Ja, da ist er. Wollen Sie das Fernglas? Oh, gern. Danke. Es ist ja eine ganze Landschaft, ist da aufgetaucht. Ein Land aus Milliarden von Tonnen Eis. Und das treibt einfach so dahin. So, hier ein Radarbild des Bergs von oben. Sie haben mir die Ausschätzung ziemlich gut gelegen, Mr. Kranz. Ja. 30 auf 20 Meilen. Durchschnittliche Tiefe 1,5 Meilen. Ich habe mit dem Schätzen von Eisberggrößen einige Erfahrung, Captain. Ja, wenn man das noch Eisberg nennen will. 1000 Kubikmeilen Eis. Donnerwetter. Oh, das ist der größte Kleine, den er bisher gekalbt hat. Zeigt, dass er ziemlich schnell dahin geht, hm? Darauf hätte Admiral Pearson gerne eine genaue Antwort, und zwar wie schnell. Mit der Frage habe ich mich schon beschäftigt. Nach meinen Berechnungen dürfte in 15 Tagen nichts mehr von ihm übrig sein. Aber nicht im Ernst. Pardon? Doch wohl eher 50. Und wenn Sie auch schon mit Zahlen jongliert haben, dann heraus damit, Sherwood. Mit Verlaub, aber Sie stützen Ihre Berechnung auf Grönland-Eisberge, die südwärts driften, richtig? Eis ist Eis, im Norden oder im Süden? Nur handelt es sich bei dem hier nicht um einen üblichen Eisberg. Er ist ein Stück Eiskappe der Antarktis. Die üblichen Regeln gelten für ihn nicht. Die bricht er und entwickelt seine eigenen, was er auch schon getan hat. Und zwar wie und wodurch? Nun, wir befinden uns in den Subtropen. Es ist ruhig und kann Tage so bleiben. Es gibt keinen hohen Windfaktor wie in Baffin Bay. Und das heißt, dass der Berg sich in derselben Geschwindigkeit bewegt wie die Strömung selbst. Er ist, wenn man so will, eins mit der Strömung und wird dadurch ständig von einem isolierenden Kissen aus kaltem Schmelzwasser umgeben, was die Abschmelzrate beträchtlich verringert. Und zwar auf wie viel? über den Daumen gepeilt, auf eine Kubikmeile pro Tag über die nächsten 3 Wochen. Na, Mahlzeit. Admiral Pearson hat uns Wachdienst verordnet und das bis keine Gefahr mehr für die Schifffahrt besteht. Übrigens stoßen aus Miami noch 20 Küstenwachboote zu uns. In 15 Tagen können Sie ihn aus dem Meer fischen und in einem Whisky verwenden. Welche Rolle spielt die Sonnenstrahlung? Keine bedeutende. Eis ist ein wirksamer Sonnenenergiereflektor. Um die Sonnenstrahlung wirksam auszunutzen, müsste man den ganzen Berg mit einer schwarzen Plastikfolie von 600 Quadratmeilen bedecken. Dem stimme ich zu. Aha, zur Abwechslung mal einer Meinung. Wir machen Fortschritte. Aber wenn das alles so ist, dann haben wir es mit einem netten Problem zu tun. Guten Morgen, Mr. President. Morgen, Pearson. Schnappen Sie sich einen Stuhl. Danke. Wo ist der verfluchte Eisberg inzwischen? 300 Meilen östlich der Küste von Florida, auf der Höhe von Jacksonville. Und? Was soll geschehen mit dem Ding? Haben Sie die Informationen bekommen, Sir? Ihre und die der Presse, ja. Das weiße Atlantis. Sehr erfinderisch, wie immer. Bald an Ihrer Küste das 8. Weltwunder. Inzwischen drucken Sie schon Bergsteigertipps für die beste Route zum höchsten Gipfel. Tja, juristisch haben wir keine Möglichkeit, Leute daran zu hindern, die sich das Knick brechen wollen. Der Berg befindet sich in internationalen Gewässern und nicht über unserem Festland. Wenn es in unserer Macht liegt, zu verhindern, dass Menschen, egal welcher Nationalität, zu Schaden kommen, dann haben wir auch die moralische Verpflichtung dazu. Natürlich. Ja? Wann ist das passiert? Aha. Er ist bei mir, ich sage es ihm. Okay, Mike. Ein griechisches Kreuzfahrtschiff, die Elektra, ist mit einem gekalkten Eisberg kollidiert und gesunken. Pearson, ich möchte, dass dieser Eisberg unschädlich gemacht wird. Und Sie bekommen alle Mittel in die Hand, dass meine Anweisungen ausgeführt werden. Meinungen dazu? Sie sprengen ist die einzige praktikable Möglichkeit. Und das wird nicht funktionieren, fürchte ich. Warum nicht? Weil die Verschlüsse nicht halten und damit 90% des Sprengstoffs in die Luft gejagt werden. Also Sie glauben nicht, dass ein Versuch wert wäre? Es kommt darauf an, wie viel 5000 Tonnen Sprengstoff wert sind, Walter. Nein, nichts als das Meer wird ihn letztlich zerstören, wie es alle Eisberge zerstört. Soll heißen, der Natur ihren Lauf lassen. Das ist nach dem Verlust der Elektra und dem Vorfall mit dem vergifteten Thunfisch ausgeschlossen. Ich habe den Befehl vom Präsidenten, den Eisberg zu zerstören, bevor er die nordatlantischen Schifffahrtslinien erreicht. Was mir die größte Sorge macht, ist der Gedanke, dass er uns in die Bucht von New York treibt und dort auseinanderbricht. Dann haben wir es mit Tausenden von kleinen Eisbergen zu tun, die den Schiffsverkehr lahmlegen und der Wirtschaft des Landes unabsehbaren Schaden zufügen. Die Ausdehnung des Verbots von Tiefseefischfang kostet uns jetzt schon mehrere Millionen Dollar. Nach gemeinsamen Berechnungen von Cranston und Sherwood dürfte der Berg vom Golfstrom übernommen werden und sollte zwischen 40 und 50 Grad West im Mittelatlantik zerfallen. Keine Gefahr für die Bucht von New York also? Nein, Sir. Der herrschende Wind wird ihn kaum näher als 400 Meilen an die Küste von Delaware herankommen lassen. Aha. Und wie groß ist er inzwischen? Er hat etwa die Ausmaße von Long Island und wiegt 5 Gigatonnen. Ja? Ein dringender Anruf für Admiral Pearson vom Kapitän der Eureka, Mr. Präsident. Okay, stellen Sie durch. Was ist los, Hagen? Ich muss von einer wesentlichen Kursänderung des Berges berichten, Sir. Er ist vor einer Stunde in eine nordöstliche Richtung eingeschwenkt. Nordöstlich, du lieber Himmel. Nicht durch eine Windänderung, aber es scheint einen Bodenstrom in diese Richtung zu geben, der stärker ist als die Oberflächenströmung. Was ist die Auswirkung auf die bestehenden Berechnungen? Krantz und Sherwood geben fürs Erste keine neue Prognose an. Verdammt nochmal. Okay, ich bin in etwa einer halben Stunde zurück. Okay, Sir. Jetzt wird nicht mehr länger gewartet, Pearson. Eine Bombe von einer Megatonne Sprengstoff in den Berg gepackt und ab die Post. Mr. President. Okay, ich weiß, das ist über dem Limit für Untergrundtests. Aber ich habe meine Zweifel, ob die Sowjets das Risiko eingehen wollen, sich durch Protestgeschrei in den Augen der Welt lächerlich zu machen. Der ganze Spaß ohne uns. Können wir denn nicht hier bleiben? Nichts zu machen, Julia, leider. Nur unbedingt benötigtes Personal darf sich im Gefahrengebiet aufhalten. Schade. Aber Sie werden das Ganze sowieso viel besser in einem New Yorker Hotel im Fernsehen verfolgen können. Ja. Sie wissen ja, Kosten plus Flugreise nach Hause übernimmt die Navy. Im Übrigen bedanke ich mich nochmal sehr für alles, was Sie, Julia, Glynn und Oaf hier geleistet haben. Ich glaube, ich schenke mir New York und fliege direkt nach Hause. Ich lasse Sie natürlich sofort mit einem Hubschrauber zum John F. Kennedy Airport bringen, Dorf. Kein Problem. Uff, du kannst doch nicht so sang- und klanglos verschwinden. Ich will dir mal was sagen, Kleine. Ich habe Norwegen und meine Eltern seit 3 Jahren nicht mehr zu sehen bekommen. Ich will nichts wie nach Hause. Ihr beide macht euch ruhig ein paar schöne Tage in New York. Machen wir. Aber wir werden dich vermissen. Hm. Apropos, ich habe eine Idee, Captain Hagen, wie wir dem amerikanischen Steuerzahler ein Beispiel von Sparsamkeit bieten könnten. Na, wie denn? Julia und ich ziehen in ein Doppelzimmer. Für einen Anblick. Zieh dir gefälligst was an. Du sollst es nur möglichst einfach haben, falls du dich noch mal über mich hermachen willst. Los, hinsetzen. Und jetzt kommen wir um zu Skipper. Der Live aus dem Weißen. Lass mir ein bisschen Platz. Das Ganze kommt mir so vor, als würde man mit einem Feuerwerkskörper den Mount Everest in die Luft jagen wollen. Na, sieht so bequem. Wie die Atombombe mit der Sprengkraft von einer Megatonne herkömmlichen Sprengstoffs 500 Fuß tief in das Eis versenkt hat. 10 Sekunden. Admiral Pearson, der verantwortliche Mann, hat das Unternehmen mit der Zerstörung Helgolands im Jahr 1921 verglichen. 5 Sekunden. 4. Na, nun pass auf. 3, 2, 1. Zündung. Noch ist nichts zu sehen. Siehste? Doch hier ist jetzt ein Flimmern rund um den Fernbedienungsturm zu beobachten. Vermutlich eine Folge der Druckwelle. Ja, man kann das tatsächlich sehen. Mein Gott, jetzt! Was ist das? Das ist unglaublich. Fantastisch. Etwas muss schiefgegangen sein. Eine Säule aus Eis ragt 200-300 Fuß hoch in den Himmel. Nein, mehr, sie schießt in den Himmel. Was für ein Anblick. Wie ein Feuerwerkskörper mit einem Schweif. Und sie schießt höher und höher. Wir sind 5 Meilen von dem Eisberg entfernt und unser Hubschrauber sucht das Weite. Was ist passiert? Das war bestimmt nicht im Sinne der Erfinder. Und immer noch schießt Eis in den Himmel. Das ist nicht zu fassen. Das habe ich gewusst. Was aber ist mit dem Berg selbst? Genau das habe ich gedacht. Oh Mann. Aber er scheint unzerstört. Ja, er ist intakt geblieben. Eine Bombe von einer Megatonne Sprengkraft ist in seinem Inneren explodiert. Und sie hat ihn nicht klein gekriegt. Nur das dürfte schiefgegangen sein. Nicht doch. Na, guck doch hin. Ein Loch haben sie ihm verpasst. Das ist alles. Aber von der Größe. Mann, das muss doch irgendwas angerichtet haben. Naja, aber was da aus dem Loch rausgekommen ist, dürfte der Quantität nach nicht viel mehr sein, als das, was der Berg an einem Tag durch Schmelzen verliert. Komm, mach raus. Was werden die jetzt machen, Sherwood? Gar nichts. Ich meine, die können nichts weitermachen. Der Berg wird auf dem Kontinentalsockel der Bucht von New York auf Grund gehen und auseinanderbrechen. Mm. Was ein paar Wochen lang Chaos in den Schiffsverkehr bringen wird. Naja, wie auch immer, das ist nicht mehr unser Problem. Wollen wir aufbrechen, mein Engel? Mm. Und ich zeige dir mein altes Apartment in der 10. Avenue. Mm. Und wie wär's mit dem Empire State Building? In den paar Stunden, die uns noch bleiben? Hm? Es ist nur schon lange nicht mehr das höchste Gebäude der Welt. Das macht mir nichts, ehrlich gesagt. Okay, dann nichts wie rauf, aber zu Fuß. Kannst du mir vorher noch einen Gefallen tun? Oh, also das nicht. Ich muss nämlich erst mal meine Batterien neu aufladen. Ich wollte sagen, bitte, bitte zieh dir was an. Du hast ja keine Ahnung, wie entsetzlich du aussiehst, Sherwood. Glenn. Das da, das ist das World Trade Center. Aha. Und da drüben, das ist das Dock, an dem die Queen Mary und die Queen Elizabeth festgemacht haben. Mhm. Und das da, das ist der Central Park, wo wir gestern waren. Warum bauen Sie eigentlich in London nicht höher, Sherwood? Frag ich mich, ja? Mal abgesehen davon, dass ich mit Vornamen Glenn heiße, oh, ja. Erinnerst du dich an die aus dem Boden ragenden grauen Felsen im Central Park? Ja, natürlich. Das nennt man den Manhattan-Schist. Manhattan was? Schist. Und? Das ist ein hochgradig metamorphes Gestein von hohem spezifischem Gewicht, das unter einer glazialen Überdeckung mehrere hundert Fuß in die Tiefe reicht. Aha. Und damit, mal abgesehen von Tunnelbauten, bei denen Sie das Ding natürlich verfluchen, für alle Hochbauten eine ideale Voraussetzung. Als ich das erste Mal nach New York... Oh Gott, nein. Sherwood, was ist los? Dass daran niemand gedacht hat. Woran? Was ist denn los? Komm, los. Wohin denn? Gracie Mansion. Und wer, was und wo ist Gracie Mansion? In Gracie Mansion sitzt der Bürgermeister von New York. Es tut mir leid, aber Sie müssen... Es wird Ihnen mehr leid tun, als Sie ahnen oder ahnen können. Ihnen wird Hören und Sehen vergehen vor lauter leid tun. Und jetzt rufen Sie auf der Stelle im Weißen Haus an und lassen sich bestätigen, dass ich wissenschaftlicher Berater von Admiral Pearson in Sachen Weißes Atlantis bin. Oder muss ich das selbst machen? Wir werden von Admiral Pearson selbstverständlich regelmäßig mit Informationen versorgt, Mr. Sherwood. Und nach dem neuesten Stand der Dinge, das letzte Fernschreiben ist buchstäblich vor 5 Minuten eingetroffen, beträgt die derzeitige Geschwindigkeit, mit der sich die verbliebenen 4 Gigatonnen Eis auf die New Yorker Bucht bewegen, 1,6 Knoten. Der Berg wird in 11 Tagen auf den Festlandsockel treffen und uns beim Auseinanderbrechen schwerste Kopfzerbrechen bereiten und den gesamten Schiffsverkehr auf lange Zeit lahmlegen. Richtig? Ja, wenn es das allein wäre. Ich habe aber um dieses Gespräch gebeten, um noch auf einen anderen Aspekt aufmerksam zu machen. Man muss die gewaltige kinetische Energie, die in dem Eisberg enthalten ist, in Verbindung mit den besonderen geologischen und Ihnen ja im Prinzip bekannten Voraussetzungen sehen, die im Gebiet von New York gegeben sind. Dem metamorphen, das heißt durch Hitze oder Druck oder beidem entstandenen, extrem dichten und harten Gestein, unter dem der Manhattan-Schist auch noch das härteste ist und der sich bis an den Festlandsockel ausdehnt. In hochdichten Gesteinen setzen sich Beben ohne Abschwächung fort. Wenn der Berg seinen gegenwärtigen Kurs und seine Geschwindigkeit beibehält, wird er beim Auftreffen auf den Sockel mehr Energie freisetzen, als dies der 10 Meter breite Riss in der San Andreas-Spalte getan hat. New York wird wie eine Glocke vom Klöppel getroffen werden und klingen. Das Erdbebenforschungszentrum in Menlo Park bestätigt diese neueste Erkenntnis über die Auswirkungen. In der Antwort ist von einer Absolutbeschleunigung von 1 Meter pro Sekunde beim Aufprall, von einem schweren Erdbeben und nicht zu vergessen der zu erwartenden Flutwelle die Rede. Also jetzt erhebt sich doch wirklich die Frage, ob dieses große Land mit all seinen Ressourcen nicht imstande sein soll, diesen verfluchten Klumpen Eis zu stoppen. Es wurde doch schon alles versucht. McGuire, das wissen Sie. Im Augenblick ist unsere größte Hoffnung, dass die Unterwasserströmung, die den Berg bewegt, vom Festlandsockel abgelenkt wird. Aber das Problem, Admiral Pearson, ist die Bewegungsenergie des Bergs selbst. Ich weiß. Zumal, wenn ich Mr. Sherwood recht verstanden habe, die Kenntnisse über diese Strömung minimal sind. Also müssen wir ja doch, wenn wir uns nichts vormachen wollen, beziehungsweise wenn nicht bald eine rettende Idee geboren wird, der Tatsache ins Auge sehen, dass das alles darauf hinläuft, New York zu evakuieren. Und in dieser Stadt leben 5% der Gesamtbevölkerung, sprich rund 12 Millionen Menschen, meine Herren. Kann mir jemand sagen, wie das geschehen soll? Sherwood. Ich kann nicht schlafen. Ich auch nicht. Auch ein Drink? Oh ja, gute Idee. Verdammte Eiswürfel, die gehen nicht raus. Halt sie unter den Wasserhahn. Feine Hausfrau, wirst du mal abgeben. Gab's nicht mal einen Plan, Eisberge als Wasserquelle zu benutzen? Soll heißen, sie vor die afrikanische Küste zu schleppen oder sowas? Also könnte das Ding nicht gestoppt werden, wenn sich genügend Schiffe finden? Hier. Danke. Das ist anderen auch schon eingefallen. Cranes hat sich an den Computer gesetzt und gerechnet, aber Es sah so aus, als würde die Kraft der gesamten Weltflotte dazu nicht ausreichen. Ich habe mich mal eine Weile mit Karate beschäftigt. Tai Chi. Mit einem Buch jedenfalls. Du weißt schon, wie man das höhere Gewicht des Gegners ausnutzt, wenn er dich bedrängt und man selbst zurückweicht. Man wechselt vom Dagegenhalten zum Nachgeben und schon geht er zu Boden. Ach komm, ein Karateschlag von einer Megatonne hat im Werk keinen Eindruck gemacht. Ich habe nicht gemeint, ihn aufzuhalten. Aber kann man ihn nicht ablenken? Soll ich dir mal was sagen, mein Engel? Ich bin die Schönste im ganzen Land. Und die Idee hat etwas für sich, hm? Du bist ganz unbedingt die Allerschönste. Und die Idee hat etwas für sich. Können Sie da noch näher rangehen mit der Eureka Pearson? Das ist die äußerste Entfernung, die sich riskieren lässt, Mr. President. Von den Cliffs brechen immer wieder Teile ab. Wie viele Leute sind derzeit am Berg beschäftigt? 4000 Marinepioniere. Und der Plan ist, die 200 Stahlklammern in 72 Stunden befestigt zu haben. Okay, Pearson. Ich werde nach Rückkehr Anweisung geben, dass jedes unter US-Flagge fahrende Schiff von über 10.000 Tonnen, das die Bucht von New York innerhalb von 7 Tagen erreichen kann, sich tatsächlich dort einfindet. Gebraucht werden 200 für diesen Zweck einsatzfähige Schiffe. Das bedeutet eine Überprüfung von mindestens 300 nach meiner Schätzung. Aha. Werden Sie mit der Evakuierung von New York ernst machen? Ich werde darüber mit Gouverneur Dellen, dem Bürgermeister und Senator Walker sofort nach meiner Rückkehr konferieren. Ich wollte mich hier nur kurz an Ort und Stelle vom Stand der Dinge überzeugen. Aber die Antwort ist ja. Dies ist fraglos die stärkste Konzentration an Schiffen seit dem D-Day, seit dem Tag der Invasion im Zweiten Weltkrieg. Von hier aus dem Hubschrauber aus 1000 Fuß Höhe scheint die Bucht von New York ein einziger riesiger Parkplatz für westliche Handels- und Kriegsschiffe zu sein. Eine Anzahl nicht-amerikanischer, vor allem britischer Schiffe haben sich ebenfalls eingefunden. Das Schiff, auf das sich unsere Kamera im Augenblick konzentriert, ist die Eureka, die Kommandozentrale von Admiral Brandon Pearson, der sich hier mit uns im Hubschrauber befindet und der verantwortlich ist für dieses einmalige, gigantische Unternehmen, bei dem es um nicht mehr und nicht weniger geht als die Rettung der Millionenstadt New York. Jetzt schwenkt die Kamera und was sich da in einer Entfernung von 170 Meilen schwach sichtbar als ein fahles Leuchten am Horizont zeigt, ist der Eisberg, das weiße Atlantis, zur Stunde herabgeschmolzen auf eine Größe von 20 auf 12 Meilen, umgerechnet 300 Kubikmeilen harten Eises auf dem Weg hierher. Admiral Pearson, können Sie unseren Zuschauern, die diese Operation live an ihren Geräten verfolgen, etwas zur augenblicklichen Lage sagen? Die erste Phase ist abgeschlossen. Das war die Errichtung einer sich insgesamt über 10 Meilen erstreckenden Front von 500 Verankerungen an der uns abgewendeten Seite des Bergs. Heute Abend werden die Marine-Pioniereinheiten damit beginnen, die Haupttrossen anzubringen. Diese werden auf Schwimmpontons ins offene Meer getragen, um dort von den Schiffen aufgenommen zu werden. Wobei die für das jeweilige Schiff bestimmte Zahl an Schlepptrossen von dessen Größe bzw. Stärke abhängig ist. Die Enterprise, um ein Beispiel zu nennen, wird rund 20 Trossen aufnehmen. Sie haben den Ausdruck Schlepptrossen gebraucht, aber der Plan ist ja nicht eigentlich, den Berg in Schlepp zu nehmen, nicht wahr? Das ist richtig. Wir werden nicht einmal versuchen, ihn aufzuhalten. Aha. Der Gedanke ist vielmehr, mit und durch die versammelte Flotte quasi eine Drehachse zu bilden, die dem Berg erlaubt, eine leichte Schwenkung zu vollführen. Konkret, wir zielen auf eine Kursabweichung von 3 Grad. Wenn das gelingt, wird der Berg in einem spitzeren Winkel auf den Festlandsockel treffen. Und wir haben es mit einer Aufprallgeschwindigkeit von einem Zehntel Knoten statt mindestens 2 Knoten zu tun. Wird das funktionieren, Admiral Pearson? Es muss. Nach der letzten Computerrechnung haben wir noch 90 Stunden bis zu dem entscheidenden Augenblick. Eureka, Schlepschiff 31. Sie können die Drossel jetzt aufnehmen. Folgen Sie anschließend dem Küstenkontrollboot 6 Steuerbord. Sherwood, Miss Hammond, willkommen zurück an Bord der Eureka. Nun, was sagen Sie zu unserem neuen Kontrollraum? Wir danken Ihnen, dass Sie uns noch mal an Bord geholt haben, Admiral Pearson. Na, wenn es jemand verdient hat, dabei zu sein, dann Sie. Aufprall minus 39 Stunden, 20 Minuten. Kursabweichung Berg 0. Alle Achtung. Eureka, Schlepschiff 31. Das ist ja hier kaum wiederzuerkennen. Ja, die Umbauten mussten innerhalb von 24 Stunden bewältigt werden. Aber dafür sind andere Dankeschön, zu loben. Dankeschön, wir übernehmen Lass Sie. Lass mich mal kurz erklären, wie das hier jetzt aussieht. Ja? Auf dem Monitor haben Sie hier unseren Berg. Mhm. Die Kamera ist auf einem Schnellboot montiert. Mhm. Und das hier ist das Radarbild unserer Abtastgeräte. Der Großbildschirm zeigt ein Radarbild der ganzen Szene aus der Perspektive eines AVEX-Aufklärungsflugzeugs. Ah, ja, ja. Der Computer hier rechnet uns die verbleibende Zeit bis zum Aufprall und dieser hier zeigt die noch nicht erreichte, aber erhoffte Abweichung im Kurs des Bergs an. Wobei diese spezielle Information von einem am Berg angebrachten INS-Trägheitssensor kommt. Diese acht Burschen hier an den Steuerpulten halten die Verbindung mit den 200 Schleppschiffen und deren Position haben wir auf diesem Schirm hier. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch beten, dass uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber wie sieht's denn in New York aus? Die Evakuierung von Queens ist noch in vollem Gang. Manhattan ist bereits eine Geisterstadt. Selbst der Polizeiwagen, der uns zum Hubschrauberflugplatz gebracht hat, hatte Schwierigkeiten, durch die Kontrollen zu kommen. Sämtliche Schiffe werden in 2 Stunden ihre endgültige Position erreicht haben, Sir. Ja, danke. So, und jetzt ein Kaffee als Willkommensturm. Ja, sieht so aus, als würden wir in den nächsten 48 Stunden kaum in die Falle kommen. Habe ich dir je erzählt, dass wir zu Hause einen Swimmingpool haben, okay. Sherwood? Die letzten Bereitschaftsmeldungen von Schleppschiff 190 bis 200. Wenn du hier mit deinen Eltern angeben willst, schnellen meine Mitgiftforderungen natürlich sofort in die Höhe. Ich meine, sofern ich tapfer genug bin, dich überhaupt heiraten zu wollen. In harten Wintern bestand immer die Gefahr, dass das Wasser in den Filtern und der Pumpe frieren würde. Also ließ Dad im Ernstfall die Pumpe laufen. Er sagte, laufendes Wasser kann nicht frieren. Irrtum. Aber was hat denn das überhaupt? Natürlich stimmt das nicht, aber was ich sage... Alle Position, alle Trosse belegt. Gut. Ich will ja nur sagen... Captain Hagen, Durchsage an alle Schleppschiffe. In 5 Minuten sind 20% der vollen Kraft zu leisten. Okay, Männer von allen Schiffen, Sir. Wir laufen die 3. Stunde mit 20% Kraft. Nährungsprobleme? Die Verankerungen haben sämtlich gehalten. Auf Schleppschiff 32 haben sich die Wellenlager heiß gelaufen, aber daran wird gearbeitet. Sagen Sie ihnen, Sie sollen die Taue kappen und abdampfen. Sie haben gesagt, Sie würden das hinkriegen. Das ist mir verdammt egal. Ich kann keine lahmen Schiffe brauchen, wenn wir erstmal mit voller Kraft laufen. Also, die sollen verschwinden, unverzüglich. Und anschließend wird auf 50% erhöht. Und was jetzt in Ihr Bild zu Hause rückt, ist die erste Gruppe von 20 Schiffen. Deutlich zu erkennen sind die Trossen. Jede, wie schon einmal gesagt, in Oberarmstärke und doch im Verhältnis zu der ungeheuren Masse des Eises womöglich nur ein Stück Bindfaden. Die Schiffe laufen inzwischen bereits mit halber Kraft und werden dies aus Sicherheitsgründen für weitere 10 Stunden tun. Aber die entscheidende Bewährungsprobe kommt natürlich erst morgen früh mit der Dämmerung, wenn Admiral Pearson den Befehl an alle Schiffe geben wird, mit voller Kraft zu laufen. Wollen Sie sich nicht doch kurz aufs Ohr legen? Bitte? Wollen Sie sich nicht ein bisschen hinlegen? Vor 7:30 Uhr dürfte ja nicht viel passieren. Sie haben wohl recht. Julia. Sie hat Ihren Rat schon befolgt. Keine Probleme aufgetaucht? Der Wind hat etwas zugelegt, aber das ist so ziemlich das Letzte Einzige. Computerberechnung, Aufprall minus 30 Stunden. Kursabweichung 0 Grad. Sherwood, wach auf! Wach auf! Was? Oh, ich verzieh mich ins Obergeschoss. Mehr Platz. Ist doch kein Grund, mich aufzuwecken. Nein, aber ich will mit dir reden. Also es ist jetzt mit meinem Schlaf vorbei. Oh, bravo, bravo. Du bist wirklich ein Meisterdenker. Glückwunsch. Also, hör zu. Warum friert deiner Meinung nach Daddys Swimmingpool-Anlage im Winter nicht ein, solange die Pumpe läuft? Also das glaube ich schon mal nicht. Wenn die Pumpe nicht läuft, besteht die Wassermenge in Pumpe und Filter nur aus ein paar Litern. Ja. Und enthält folgedessen nicht viel Wärme und kann leicht einfrieren. Richtig? Ha? Richtig. Ja. Durch das Einschalten der Pumpe jedoch wird die gesamte Wassermenge im Pool benutzt und diese enthält eine große Menge Wärme, egal wie niedrig die Temperatur auch sein mag. Mhm. Mit anderen Worten, das durch den Filter und die Pumpe laufende Wasser wird ständig ersetzt, bevor es Gelegenheit hat, seine Wärme abzugeben und also zu frieren. Hörst du zu, Sherwood? Ja, ich lausche mit größter Andacht. Also, erinnerst du dich, als ich uns im Hotel einen Drink mixen wollte und den Eiswürfelbehälter und das Wasser gehalten habe, um die Würfel rauszukriegen, ha? Ja. Die nicht benutzten Eiswürfel lagen noch eine Stunde später im Becken, während ein Würfel, den ich unter das laufende Wasser hielt, sich beinahe auf der Stelle in nichts auflöste. Hm? Der Grund ist furchtbar einfach. Die Eiswürfel im Becken saßen auf einer Schicht kalten Wassers eigener Herkunft, was ihre Schmelzgeschwindigkeit beträchtlich verminderte, während das aus dem Hahn laufende Wasser ständig ersetzt wurde. Das fühlte sich zwar auch kalt an, war aber warm im Vergleich zum Eiswürfel. Hast du kapiert, worauf ich hinaus will? Julia. Mhm. Ich glaube, du hast mal wieder was am Wickel. Letzte Computerrechnung, Aufprall minus 19 Stunden 30 Minuten. Danke. Geben Sie durch, alles bereithalten. Eureka an alle! Eureka an alle! In einer Minute kommt der Befehl zu voller Kraft voraus. Wenn irgendwo Bedenken bestehen, mechanische Probleme oder sowas, dann jetzt heraus damit. Okay, die Nichtmeldung nehme ich als volle Einsatzfähigkeit bei allen. Dann also viel Glück. Volle Kraft voraus bei Null. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seit nun schon 10 Stunden stemmen sich, inzwischen aber auch gegen einen stärker werdenden Wind, diese eisernen Ungetüme mit voller Kraft gegen die Verankerung im Berg. Und alle haben bisher dem gewaltigen Zug standgehalten. Aber von der Eureka ist immer noch nicht das erlösende Wort gekommen, dass dieses einmalige Unternehmen Wirkung zeigt. Ich gebe zurück ins Studio und melde mich wieder, sobald etwas Neues zu berichten ist. Letzte Computerrechnung. Aufprall minus 14 Stunden, 15 Minuten. Kursabweichung 0. Moment, korrigiere. Ja, Helgen? Ich bekomme hier einen neuen Wert auf dem Rechner. Na raus damit, her damit, Mann. Abweichung 33 Bogenminuten nach Ost. 40 Minuten. 45. Wir schaffen es, Sir! Wir schaffen es! Wir wollen bitte erst mal sehen, ob sich die Abweichung halten lässt, bevor hier Hüte in die Luft geworfen werden. Okay. Aufprall minus 10 Stunden. Kursabweichung unverändert bei einem Grad 20 Ost. Guten Morgen, Admiral Pearson, Captain Hagen. Moin. Ich höre, es gibt Resultate. Ja, guten Morgen erstmal. Eine Kursabweichung von 1 Grad 20. Ah, und das seit wie lang? 4 Stunden. Aber es ist zu früh, um sich zu freuen. Also wenn Sie das halten können, dann wird der Berg so friedlich wie ein andockendes Raumschiff am Kontinentalsockel zur Ruhe kommen. Schleppschiff 127, Schleppschiff 127, hier Eureka, zünden Sie Ihre Sprengbolzen, kappen Sie die Schlepptrosse, ein Hilfsschiff wird Sie abschleppen, bestätigen Sie Befehl umgehend. Was ist da los? Kesselexplosion auf der Paljoy, 127. Inzwischen gibt es Sorgen mit dem Wind. Schleppschiff 127 an Eureka, haben verstanden, Ober... Ja, okay, Paljoy, halten Sie sich bereit. Der dritte Ausfall, das geht ja noch. Und was geht nicht? Die Computerberechnung ergibt Aufprall minus 6 Stunden 20. Aber die Kursrechnung... Nein, das kann doch nicht sein, verdammt! Die Kursabweichung ist auf ein halbes Grad zurückgefallen, Sir. Ach, das ist der verfluchte Wind. Es ist sinnlos, wenn die Schiffe gegen den Wind antoben wie verrückt, Sir. Na und, Sir? Geben Sie Befehl an alle. Runtergehen auf 25% Kraft. Wir haben noch keine offizielle Nachricht von der Eureka, dass der Kampf verloren ist. Aber der Anblick dieser schlingernden Schiffe auf ihren Bildschirmen und die Tatsache, dass der Zeitpunkt des erwarteten Aufpralls in einer halben Stunde herangekommen ist, sprechen, fürchte ich, für sich. Eins aber lässt sich sagen, ein Versuch wurde gemacht. Wir haben nicht tatenlos zugesehen und uns von einem Naturereignis freilich seltensten Ausmaßes überwältigen lassen. Verdammt, verdammt, verdammt! Gegen das Bullauge anzufluchen hilft natürlich wenig, Sherwood. 3 Grad Abweichung hätten genügt. 3 elende, stinkige, lausige, dreckige Grad. Und die waren in Greifweite, wenn nicht dieser scheiß Windalm einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Sherwood. Ja? Danke. Ja, ich bin sofort oben. Julia, glaub's oder nicht? Der Wind hat gedreht, komm! Wir sind seit 2 Minuten wieder auf volle Kraft. Aber dass der Wind innerhalb von Minuten um 100 Grad umschlägt, kommt das öfter vor? In der Bucht von New York, ja. Dann kann er jeden Augenblick auch wieder in der alten Richtung stehen. Allerdings. Aufprall minus 20 Minuten. Entfernung vom Festlandsockel 1000 Yards. Oh Gott, lass es gelingen. Kursabweichung 1 Grad. 1 Grad 20. Es greift wieder! Es greift wieder! 10 Minuten oder 500 Yards. Jetzt nur noch bis zum erwarteten Aufprall. Wie Sie auf Ihren Bildschirmen sehen, ist kaum ein Unterschied mehr auszumachen zwischen dem Weiß des Eisbergs und der gewaltigen Gischt, die die Schiffe hervorrufen, um im letzten Augenblick das Ungetüm noch einmal von seinem Kurs abzulenken. Und da ist ein Erfolg in Sicht! Soeben kommt von Kapitän Hagen die Meldung, dass die Abweichung 2 Grad beträgt. Noch ist nicht alles verloren. Noch gibt es Hoffnung. 9 Minuten jetzt noch. 9 Minuten! Der Berg befindet sich jetzt parallel zum Sockel. Erwarte der Aufprallgeschwindigkeit 5 Meter pro Sekunde. Aufprallzeit minus 3 Minuten. Kursabweichung 2 Grad 30. Ich habe eine Idee, wie man den Berg los wird, wenn er erstmal angeht. Ja, ja, ich komme gern darauf zurück, aber später hier bitte. Hier Eureka. Schleppschiffe 20 bis 39. Kurs um 1 Grad Backbord ändern. Steuern Sie 130. Schleppschiffe 40 bis 99. Kurs 2 Grad Backbord ändern. Steuern Sie 129. Aufprall minus 2 Minuten. Kursabweichung 2 Grad 35. Moment, korrigiere. 2 Grad 40. Eine Minute jetzt noch. Eine Minute. Und bis hier oben ist die fast unerträgliche Spannung spürbar, die auf der Eureka und den Schiffen herrschen muss, die diesen verzweifelten Kampf führen. 50 Sekunden noch. 50. Wird die Riesenstadt wie von einer Keule getroffen in Schutt und Asche sinken oder... Aufprall minus 30 Sekunden. Gott, bitte. 20 Sekunden. Geschwindigkeit 9 Meter pro Sekunde. Das ist zu viel. 10 Sekunden. Geschwindigkeit 6 Meter pro Sekunde. Das ist besser. Schon besser. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Meine Damen und Herren, der Aufprall erfolgte bei 4 Meter pro Sekunde. Eureka an alle Schleppschiffe. Sprengbolzen zünden! Das ist geschafft! Wir haben es geschafft! Ja. Also, das nächste Mal warne mich bitte, bevor du mich überfällst, verstanden? Hey, du hast Glynn zu mir gesagt. Sie hat Glynn gesagt, das Mädchen! Glynn! Willkommen noch einmal, liebe Zuschauer, an Bord desselben Hubschraubers, von dem aus Sie Zeuge der dramatischen Ankunft jenes Eisbergs waren, der unter dem Namen Weißes Atlantis im Geschichtsbuch der Menschheit eingeschrieben sein wird. Wie Sie sehen können, ist es im Verlauf einer Woche gelungen, mit dem Einsatz sämtlicher Feuerlöschschiffe und dem Dauergebrauch der an Bord befindlichen Hochdruckgeräte den Berg beinahe zum Verschwinden zu bringen. Von dem größten beweglichen Objekt, das sich je auf der Oberfläche unseres Planeten gezeigt hat, sind nichts als ein paar Mini-Kälber übrig geblieben, denen man erlaubt, ins Nichts zu verschwinden. Komm, meine Engel, jetzt trinken wir endlich auf uns selbst. Sherwood. Oh nein. Oh, verzeih. Eins musst du dir bitte gleich merken, Glynn, wenn du mir jeden Morgen, wie ich es gewohnt bin, mein Frühstück ans Bett bringst. Champagner in dem Eisstückchen schwimmen will ich nicht. Hm, aber das hier ist ein spezieller Eiskloß. Du weißt schon, woher. Ich hatte nur gewisse Schwierigkeiten, ihn aus der Thermosflasche wieder rauszukriegen. Du hast Wasser drüber laufen lassen, hm? War ja ursprünglich meine Idee. Und du erntest kalt lächelnd das Lob. Nicht, dass ich mich mit der Feder gern schmücken würde. Mit Wasser einen Eisberg klein säbeln. Ganz schön irre. Soll ich dir was sagen, Cher, Glynn? Lass hören. Ich liebe dich. Sie hörten Eis von James Follett in der Übersetzung von Hubert von Bechtolzheim. Es sprachen Glyn Sherwood, Matthias Bonnier, Julia Hammond, Susanne Tremper, Auf Johansen, Michael Prelle, Admiral Pearson, Werner Runzhagen, Captain Hagen, Dieter Eppler, Professor Brill, Hans-Joachim Krietsch, Walter J. Quantz, Wolfgang Forrester, sowie Matthias Brambeer, Werner Brehm, Hans-Joachim Förster, Josef Quadflieg, Walter Stickern, Michael Thomas und Josef Tratnik. Toningenieur Dieter Stratmann, Tontechnik Gabriele Neugroda, Musik Matthias Turo, Regieassistenz Christoph Pragua, Regie Heinz-Dieter Köhler.